wir müssen uns trennen. Doch einen anderen wird sich dir nicht gönnen. Drum schill meine Gier im Tempel deiner los. Ich geb dir den letzten erlösenden Kuss. Ich lieb dich noch ein letztes Mal, ein letztes Mal, bevor du gehst. Mach mir noch einmal meine Träume wahr, da du mich heute Nacht verlässt. Oh, du so heiß wie Feuer, ich so kalt wie Eis. Lass uns noch mal baden im eigenen Schweiß. Kleine Prinzessin, die Zeit mit dir war schön. Doch alles hat ein Ende, du wirst nur leider gehen. Lieb mich noch ein letztes Mal, ein letztes Mal, bevor du gehst. Mach mir noch einmal meine Träume wahr, da du mich heute Nacht verlässt. Bewusstlos auf weißem Leinen und deine Zündschnur zwischen den langen Beinen. Ich schick dich zur Hölle, du hast es verdient, denn leiden soll jede, die mich betrügt. Betrügt, betrügt. Noch ein letztes Mal, ein letztes Mal.